الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد, meine lieben Geschwister im Islam, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wir machen inshallah weiter mit dem 60. Fajr-Unterricht, wo wir das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam behandeln, und wir sind gerade beim letzten Teil von den 14. Hadith an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yahillu dam imri'in muslimin illa bi ihda thalath al-thayyibu al-zani wal-nafsu bil-nafs wa-tariku li-dinihi al-mufariqu lil-jama'ah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Also von Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Blut eines Muslims wird nicht erlaubt, außer durch eins von drei: der verheiratete Unzüchtige und Seele für Seele, und der Verlasser seiner Religion, der sich von der Gemeinschaft trennt. Überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Ibn Rajab sagt weiter: was aber das Verlassen der Religion und das sich von der Gemeinschaft der Muslime zu trennen betrifft, so ist die Bedeutung davon die Abtrünnigkeit von der Religion der Muslime, selbst wenn er mit den zwei Bezeugnissen kommt. Das heißt, selbst wenn er nicht die zwei Bezeugnisse leugnet, sondern sie weiterhin bestätigt mit der Zunge. Denn wenn er dem Allah und seinen Gesandten, wenn er Allah oder seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam beschimpft, während er noch weiterhin die zwei Bezeugnisse La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sagt und bestätigt mit der Zunge, trotzdem, wenn er Allah und seinen Gesandten beschimpft oder seinen Gesandten beschimpft, dann wird sein Blut erlaubt, für erlaubt erklärt, weil er hat dadurch seine Religion verlassen. Und wenn er den Mushaf, also den Koran, verhöhnt und es in den Schmutz wirft oder etwas leugnet, was zwingend von der Religion bekannt ist, wie das Gebet und dergleichen, von dem, was von der Religion austreten ist, wird er genauso abtrünnig. Okay? Yani, wenn er den Koran verhöhnt und es in den Schmutz schmeißt, oder etwas, was zwingend von Islam bekannt ist, ja, wie das Gebet und dergleichen, was alles, was von Islam austreten ist, dann wird er auch so abtrünnig, selbst wenn er weiterhin die zwei Bezeugnisse sagt oder mit der Zunge bestätigt. Ja? Und selbst wenn er sogar, was die Gelehrten sagen, selbst wenn er sogar jeden Tag betet und selbst wenn er sogar jeden Tag fastet. Ja? Weil diese Taten lassen ihn von dem Islam austreten. Ja? Und die Bedingung, die erste Bedingung, dafür, dass die Taten angenommen werden, ist der Islam, der Iman. Okay? Und ist das genauso, wenn er etwas von den fünf Säulen des Islams lässt oder unterlässt, dies, ob, und ist das so, yani ist das so, dass man darauf dann baut, dass er von der Religion vollkommen austretet, dadurch, yani durch das Unterlassen von eins von den fünf Bezeugnissen, oder nicht? Ja? Besser gesagt von den vier Bezeugnissen, weil das Unterlassen der zwei Bezeugnissen lässt von den Islam austreten. Ja? Hier schreibt Ibn Rajab die fünf Bezeugnisse. Aber damit ist gemeint natürlich, ja, noch deutlicher, die vier Bezeugnisse, weil er sagt nachher weiter, von diejenigen, yani von den Gelehrten, die das als Austreten von dem Islam gesehen haben, war das bei ihm wie das Unterlassen der zwei Bezeugnisse oder ihre, das Ablehnen davon oder das Leugnen davon. Ja? Und wer das nicht als von den Gelehrten als Austreten von der Religion gesehen hat, so waren sie uneinig, ob er unter den Austreter oder Verlasser der Religion bei der Tötung, was den Urteil des Töten betrifft, ob das dazu gehört, ja oder nein. Yani, weil er natürlich eines der zwei Fundamente oder Bezeugnisse des Islams unterlassen hat, oder nicht? Yani, die Gelehrten, manche Gelehrten sahen das Unterlassen von irgendetwas von den fünf Bezeugnissen, von den fünf Säulen des Islams als Abtrünnigkeit. Ja? Okay? Genauso wie das Unterlassen der zwei Bezeugnisse oder ihre Leugnung. Und es gibt andere, die sagen, und die anderen, die das nicht so gesehen haben, dass die, das Unterlassen der vier Bezeugnisse oder etwas von den vier Bezeugnissen nicht genauso wie das Unterlassen der zwei Bezeugnissen, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, die Gelehrten, die manches davon nicht als Abtrünnigkeit oder alle vier nicht als Abtrünnigkeit gesehen haben, okay, da diese Gelehrten sind sich uneinig, ob er getötet wird, ja, ob der Urteil, der gleiche Urteil des Verlasser der Religion auf ihn kommt, ja, die Tötung, oder nicht, weil er ja eines der Säulen des Islams unterlassen hat. Warum sind sie sich nicht uneinig? Weil manche sagen, er ist nicht von der Religion ausgetreten oder von denen ausgetreten, deswegen soll er nicht getötet werden und andere nicht. Okay? Und in diesem Kapitel oder unter diesem Kapitel fällt, was viele der Gelehrten gesagt haben über die Tötung des Aufrufers zu der Bid'ah. Oder Bid'ah, ja, über die Tötung von demjenigen, der zu Bid'ah oder Bid'ah aufruft. Denn sie sahen, dass dies das Austreten von der Religion ähnelt. Und das ist eine Ursache und ein Mittel dazu. So, wenn er dies versteckt, und seine Bid'ah versteckt und keinen anderen dazu aufruft, dann ist sein Urteil wie der Urteil der Munafiqin, wenn sie sich verstecken. Yani was? Yani, dass man nach dem Äußeren urteilt mit dem Islam. Okay? Wenn er sich versteckt, dann weißt du ja nicht darüber Bescheid, dann urteilt man nach dem Äußeren. Okay? Genauso wie die Munafiqin, die den Islam vorgaben und den Kufr versteckt haben. Okay? Und wenn er dazu aufruft, dann wird sein Verbrechen noch schlimmer durch das Verderben der Religion der Umma. Und wie viele haben wir heute von denjenigen, die der Religion der Umma verderben? Und das ist von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bestätigt, der Befehl vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist bestätigt, dass er befohlen hat, die Khawarij zu bekämpfen und sie zu töten. Okay? Weil sie ja zu einer Bid'ah aufrufen. Okay? Und die Ulama sind sich uneinig über den Hukm von den Khawarij. So gibt es welche, die sagen, sie sind Kuffar. Ja? So ist dann ihre Tötung wegen ihren Kufr. Und von ihnen gibt es welche, die sagen, sie werden getötet wegen ihren Unheilstiften auf der Erde durch das Vergießen der Blut der Muslime und ihr Takfir gegenüber den Muslimen. Und das ist die Aussage von Malik und eine Gruppe von unseren Gefährten, yani die Hanabila. Okay? Und sie erlaubten das Anfangen, sie zu bekämpfen. Yani ohne, dass die Khawarij mit der Bekämpfung anfangen, dass man damit schon selber anfängt. Ha? Und sie erlaubten auch, ihren Verletzten zu töten. Okay? Und es gibt welche von ihnen, die sagten, wenn sie zu das, worauf sie sind, yani von der Falschheit, aufrufen, werden sie bekämpft. Und wenn sie das offenkundigen, jedoch nicht dazu, yani offenkundigen, yani nicht verstecken, jedoch nicht dazu aufrufen, werden sie nicht bekämpft. Und das ist der Wortlaut von Ahmed und Ishaq. Und das lässt lässt zurückführen zu der oder ist zurückzuführen auf das Bekämpfen zu denjenigen, der zu einer starken oder zu einer großen Bid'ah aufruft. Und von denjenigen, von den Gelehrten, die nicht die Einsicht haben oder nicht die Einsicht hatten, mit der Bekämpfung gegen sie anzufangen, bis sie mit einer Bekämpfung anfangen, der ihre Bekämpfung erlaubt, yani die Gelehrten, die gesagt haben, dass man nicht mit dem Kampf gegen sie beginnen soll, bis sie mit der Bekämpfung anfangen, mit dem Kampf yani anfangen, und dieser Kampf erlaubt dann ihre Bekämpfung, indem sie zum Beispiel Blut vergießen und dergleichen, von ihnen gibt es, yani von den Gelehrten gibt es welche, die sagen, man soll nicht mit der Bekämpfung gegen sie anfangen, bis sie irgendwas machen, Blut vergießen oder irgendwas, dann bekämpft man sie deswegen, was ja, weil das ja ihre Bekämpfung erlaubt. Dies, wie von Ali radiallahu anhu überliefert wurde, und das ist die Aussage von Ash-Shafi'i und viele von unseren Gefährten, yani die Hanabila. Okay? Und dies wurde von mehreren Überlieferungen überliefert, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam befohlen hat, einen Mann zu töten, der gebetet hatte, yani der ein Betender war. Ja? Und er sagte, wenn er getötet wird, dann wäre er die erste Fitne und die letzte. Okay? Und er sagte, wenn er getötet wird, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl, einen Mann zu beten, der am Beten war. Einen Mann zu töten, der am Beten war. Und er sagte, wäre er getötet, ich glaube, Allahu alam, wenn ich mich recht erinnere, sie sind gegangen, um ihn zu töten, und dann war er schon weg oder irgendwas ähnliches so. Auf jeden Fall, er sagte, wäre er getötet, dann wäre er die erste und die letzte Fitna. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, wäre er getötet, dann wären keine zwei Männer oder keine zwei Menschen von meiner Umma, eine Wortlaut hier, keine zwei Männer von meiner Umma, uneinig gewesen, bis der Dajjal rauskommt. Okay, wäre er getötet, dann würden oder dann wären keine zwei Männer von meiner Umma uneinig gewesen, bis der Dajjal rauskommt. Überliefert bei Imam Ahmad und andere. So argumentiert man damit für die Tötung des Mubtada, yani jemand, der Bid'ah hat, wenn seine Tötung seine Bösartigkeit von der Umma abwehrt. Okay, und die Sache der Fitna entscheidet. Yani für immer zumacht, ja. Und Ibn Abdul Birr und andere erzählten von dem Madhab von Imam Malik die Erlaubnis der Tötung des Aufrufers zu einer Bid'ah. Zu kehren, so sind alle Wortlaute der Tötung zu den Hadith von Ibn Mas'ud radiallahu anhu zurückzuführen mit dieser Einschätzung. Wallahu walillahi alhamd. Yani, der Hadith von Ibn Mas'ud ist der Hadith, den wir gerade behandeln. Okay? Okay, warum sind all diese Hadith zu den oder die all diese Befehle zur Tötung zu den Hadith von Ibn Mas'ud zurückzuführen? Weil eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, jemand, der sich der seine Religion verlässt und jemand, der seine Religion verlässt, der sich von der Gemeinschaft der Muslime trennt. So nehmen die Gelehrten diese zweite Teil von den Wort, yani der sich von der Gemeinschaft der Muslime trennt, und so kann man alle Befehle des Tötens der Leute, der Bid'ah und so weiter, ja, zu diesem Teil des Hadithes zurückführen. Okay? Und viele der Gelehrten sagen, über viele dieser Wortlaute, die wir hierher erwähnt haben, sie sind aufgehoben durch den Hadith von Ibn Mas'ud. Sie sagen, dass viele dieser Wortlaute, ja, ob er getötet wird oder nicht, aufgehoben wurden durch den Hadith von Ibn Mas'ud. Und darüber gibt es oder herrscht Bedenken aus zwei yani, Seiten. Okay? Erstens, es ist nicht bekannt, dass der Hadith von Ibn Mas'ud später war als all diese Wortlaute. Yani, es gibt keinen Beweis, dass dieser Hadith später als all diese anderen Hadith gekommen ist. Vor allem, da Ibn Mas'ud von den ältesten Muhajirin ist, yani Auswanderer. Und viele dieser Wortlaute überliefern andere Sahaba, deren Islam später kam, wie Abu Huraira und Jurayr ibn Abdullah und Muawiyah radiallahu anhum ajma'in. Denn all diese überlieferten den Hadith von der Tötung des Trinkers, yani Alkoholtrinkers, bei dem vierten Mal. Okay? Yani, er sagt, dass man sagt, dass all diese Hadith, ja, ob da getötet wird oder der getötet, wurden alle aufgehoben durch den Hadith von Ibn Mas'ud, dass man nur tötet bei Verlassen der Religion und dass man nur tötet beim Steinigen des Unzüchtigen, geschützten Unzüchtigen und Seele für Seele und Verlassen der Religion und Trennung von der Gemeinschaft. Sagen, es gibt Gelehrten, die sagen, okay, viele Gelehrten, die sagen, dass das alles, dass nur das, dass dieser Hadith all das, all die anderen aufgehoben hat, wo bestimmte Leute wegen anderer Sachen getötet werden. Okay? Und Ibn Rajab sagt, darüber ist Bedenken aus zwei Ansichten oder aus zwei Seiten. Erstens einmal, Ibn Mas'ud, es gibt keinen Beweis, dass der Hadith von Ibn Mas'ud später war als die anderen Hadith. Und zweitens, vor allem da Ibn Mas'ud von den ältesten Muhajirin ist, yani er wurde sehr früh Muslim, und die anderen Hadith überliefert haben, sind von denjenigen, die später Muslime wurden oder spät Muslime wurden, wie Abu Huraira und Jurayr ibn Abdullah und Muawiyah und alle und viele anderen, denn diese Leute überlieferten zum Beispiel, ja, diese Sahaba überlieferten, radiallahu anhum ajma'in, überlieferten zum Beispiel den Hadith vom Töten des Alkoholtrinkers beim vierten Mal. Und zweitens, dass das Spezielle nicht aufgehoben wird durch das Allgemeine. Und wenn das Allgemeine später, selbst wenn das Allgemeine später kommt als das Spezielle, nach der richtigen Aussage, auf der die Allgemeinheit der Gelehrten sind. Yani, das ist die Meinung von Ibn Rajab und das ist die Meinung von der Allgemeinheit der Gelehrten, dass das Spezielle nicht aufgehoben wird durch das Allgemeine. Okay? Weil die Hindeutung des Speziellen auf seine Bedeutung ist mit dem Wortlaut. Okay? Und die Hindeutung oder die Deutung des Allgemeinen ist nach dem Äußeren bei den meisten. Okay? So wird das nach das Äußere, so macht das Äußere den Urteil des Wortlautes nicht ungültig. Okay? Und es wurde überliefert, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam einen Mann befohlen hat, einen Mann zu töten, der über ihn während seiner Lebzeiten gelogen hat. Okay? Und Luhay, und er sagte zu einer bestimmten yani, Stamm oder eine bestimmte yani, bestimmte Leute von den Arabern, dieser Mann sagte zu ihnen: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat mich entsandt und befahl mir, dass ich über eurem Blut und euer Gelder urteile. Okay? Und dieser Hadith, dann hat ihn natürlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat befohlen, ihn zu töten. Ja? Und dieser Hadith wurde von verschiedenen Überlieferungen überliefert, die allesamt schwach sind. Und in manchen dieser Überlieferungen ist, dass dieser Mann eine Frau von diesen Arabern, zu denen er gegangen ist, eine Frau, ja, mit einer Frau, um die Hand einer Frau von denen eingehalten hat. So weigerten sie sich, ihn zu verheiraten. Jedoch, als er dieses, als er das gesagt hat, haben sie ihm geglaubt, okay, und er konnte diese Frau heiraten. Okay? Somit, dieser Mann hat dann Zina begangen, okay, und konnte und hat die, das Erlauben davon zum Propheten sallallahu alaihi wasallam bezogen, und dies ist eine Kufr und ein Kufr und Abtrünnigkeit von der Religion. Okay? Und im Sahih Muslim ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali radiallahu anhu befohlen hat, einen Kopten zu töten, der bei der Mutter seines Sohnes Maria reingegangen ist, der immer reingegangen ist. Okay? Yani rein und raus ging. Okay? Wir wissen ja, die Mutter von Ibrahim war ja eine Koptin. Okay, und es gab einen Kopten, der immer rein und raus bei ihr reingeht, und die Menschen sprachen darüber. Okay? Dann, als Ali radiallahu anhu yani gefunden hat, hat er ihn gelassen. Und manche sagen, dass der Kopte noch nicht Muslim wurde. Okay? Und wartet. Manche sagen, manche erklären das damit, dass der Kopte noch nicht Muslim war und dass der dass derjenige, der einen Vertrag, dass der Kafir, der einen Vertrag mit den Muslimen hat, wenn er etwas macht, was Leid zufügt zu den Muslimen, dass sein Vertrag damit aufgelöst wird. Wie ist es dann, wenn er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Leid zufügt? Und andere sagten, nein, er war Muslim, jedoch ihm wurde verboten, dies zu tun, yani rein und raus zu gehen, und er hörte nicht auf, bis die Leute dann über die Frau des, oder über das Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam besprochen haben. Und er fügte damit, und derjenige, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam über sein Haus Leid zufügt, dessen Blut ist erlaubt. Jedoch, als seine Unschuld klar und deutlich bewiesen wurde, okay, wurde dem Menschen die Unschuld von Maria auch klar und deutlich, so wurde damit der Grund beseitigt, der seine Tötung erlaubt hatte. Okay? Und es wurde von Imam Ahmad überliefert, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass dem Propheten oder dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Wahl war, dass er ohne diese drei Gründe töten konnte. Okay? Die in den Hadith von Ibn Mas'ud sind. Okay? Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam durch die Offenbarung konnte durch für andere Gründe auch töten. Okay? Weil ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam nichts aus seiner Neigung spricht, sondern alles von Allah subhanahu wa ta'ala offenbart bekommt. Und jemand anderer hat dieses Recht nicht. Das heißt, als würde Imam Ahmad darauf hindeuten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Recht hatte, mit der Tötung zu bestrafen, wenn er die in dies einen Nutzen sieht. Weil er, sallallahu alaihi wasallam, ist geschützt, ma'sum davor, vor Übertreten und Unrecht. Jemand andere hat aber das Recht nicht, weil er ist nicht sicher davon, oder bei ihm ist von ihm, er ist nicht gesichert davon, vor der Unrecht und Übertreten. Oder vor der Übertretung durch die Neigung. Abu Dawud sagte, ich hörte Ahmad, als er gefragt wurde, über den Hadith von Abu Bakr, wo Abu Bakr gesagt hat, ma kanat li ahadin ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Und ich glaube, das ist der Hadith, wo jemand Abu Bakr radiallahu anhu beschimpft hat, so fragte ihm ein Sahabi, soll ich ihn töten? Dann hat ihm Abu Bakr gesagt, dieses Recht, yani, hat niemand nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er, für, yani, dass, wenn ihm jemand beschimpft, dass er getötet wird. Okay? Ahmad sagte, als er über diesen Hadith gefragt wurde, er sagte, Es war nicht für Abu Bakr das Recht, dass er jemanden tötet, außer mit 1 durch 3. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte dieses Recht, hatte das Recht zu töten. Und der Hadith von Abu Bakr, auf den man hier hinweist, ist, dass ein Mann mit Abu Bakr gesprochen hat und hart dann mit ihm wurde. Ja? Er wurde dann hart im Sprechen mit ihm. Der sagte zu ihm, Abu Barza, soll ich ihn nicht töten, o Khalifa von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khalifa bedeutet, der jemand vertritt, der Vertreter, o Vertreter von Rasulullah, yani der Nachkommende nach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in der Herrschaft natürlich. So sagte Abu Bakr radiallahu anhu, dieses Recht hat niemand, oder dies hat niemand nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, yani dieses Recht hat niemand nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und von da nimmt, und nachdem versteht man auch den Hadith des Befehlen des Töten dieses Kopten, und versteht man auch den Hadith des Befehlen der Tötung des Diebes, wenn es richtig ist. Ja? Denn darin ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen hat, ihn zu töten beim ersten Mal. So gingen sie zu ihm, ja? So yani, hat er das abgestritten. Und dann hat er dies viermal getan, während er seine Tötung befohlen hat. Okay? Entschuldige. So brachten sie ihn zu ihm, so hatte er ihm was abgehackt oder abgetrennt, und er machte das viermal. Yani, er trennte ihm die Hand ab. Ja? Der Hadith von dem Dieb. Ja? Und er machte das viermal. Und er befiehlt seine Tötung. Okay? So kann man zu diesem Hadith zurückgreifen oder zurückkehren. Oder Entschuldige. Er machte dies viermal, und während der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Tötung befiehlt. Und er, yani die Leute kommen dann zu ihm. Yani es ist so, dieser Dieb, ja, hat gestohlen. Dann hat er beim ersten Mal seine Tötung befohlen. Dann sind die Leute zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und haben Fürsprache für ihn gemacht. Dann hat er ihm was abgetrennt. Dann hat er das viermal gemacht, während er seine Tötung befiehlt, und die Leute kommen zu ihm. So trennt er ihm was ab, bis er ihm seine vier Gliedmaßen abgetrennt hat, und dann beim fünften Mal wurde er getötet. Wallahu ta'ala a'lam. So, das ist die Ende des Erklärung von dem Hadith. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.